In alten Mauern hört man's noch, das Pfeifen der Windhunde, wenn Bürgersöhne sich versammeln, treu der Stadt im Bunde. Ihr Ursprung liegt im Wehrgang dort, im Schießstand, im Gewehr. Als Bürgerwache hielten für Freiheit, Recht und Ehre. Seit 1823 klingt der Ruf der Jugend fort und Generationen ziehen heut in Farben, Stolz und Wort. So klingt der Tusch, so klingt der Marsch durchs neueste Stadtbild weit, wenn tausend Fahnen wehen im Wind, Gemeinschaft, Freud und Heiterkeit. Wir feiern hoch das Schützenvolk, von jung bis alt in froher Rund, denn neu steht 4 Tage ganz im Zeichen unseres Schützenbund. Die Edelknaben schreiten vor, die Fahne tragen voller Stolz. Schon ihre Großeltern zogen aus, zu Pferd mit Trommel, Holzgewehr und Bolz. 10 Kopf stark steht das Regiment, mit Reiterglanz und Artillerie. Ein Heer der Freude und es braucht uns. Im Festzelt klingt die Melodie. Und ringt der Reiter stechend dann am Dienstag um die Ehr. So lebt Geschichte, lebt die Heimat im frohen Schützenheer. So klingt der Tusch, so klingt der Marsch, der sechste Stadtbild weit, wenn tausend Fahnen wehen im Wind, Gemeinschaft, Eug und Heiterkeit. Wir feiern hoch das Schützenvolk, von jung bis alt in froher Rund, denn neu steht 4 Tage ganz im Zeichen unseres Schützenbund. Die Stadt im Freudentaumel liegt, ein Meer aus Klang und Harmonie, bis 1 Million herbeizieht, von nah und fern voll Energie. Familien, Freunde, Schützenzüge, sie feiern, lachen, trinken gern, denn jetzt ist Zeit für Frohsinn, Zeit, die Herzen öffnen nah und fern. Wir ehren alte Zeiten heut und schauen voller Zuversicht. Das Schützengeist in Neuss bleibt stark, im Dunkel wie im Licht. So klingt der Tusch, so klingt der Marsch durchs Neusser Stadtbild weit, wenn Kinder, Edelknaben stolz ziehen im Traditionsgeleit. Wir stehen vereint und Hand in Hand, wir heben Gläser, stoßen bunt, denn Neuss vereint im Schützenfest, Gemeinschaft stark im Bund. Wenn Trommeln rufen, wenn Kanonen donnen, Flaggen steigen hoch, dann spüren wir tief, was uns verbindet, Heimat, Freundschaft, fest und froh. Vom Münster hin zum Rathaus klingt der Marsch so hell, so klar. Ein Gruß an jene, die gegangen, ein Schwur für die, die noch da. So klingt der Tusch, so klingt der Marsch durchs Neusser Stadtbild weit, wenn tausend Fahnen wehen im Wind, Gemeinschaft, Freud und Heiterkeit. Wir feiern hoch das Schützenvolk, von jung bis